Während ihres Wochenendes in Maine teilte Charlotte Jonathan die Neuigkeiten mit. Sie fand es schrecklich, das so kurz nach seiner Operation zu tun, wo er noch den Verband um den Hals trug. Aber den ganzen Donnerstag dachte sie an nichts anderes und fühlte sich am Freitagmorgen beim Aufwachen elend und grausam und betrügerisch, was sie nicht war. Aber sie kannte sich gut genug. Wenn sie etwas Wichtiges erkannt hatte, konnte sie nicht lange darauf herumbrüten. Jonathan und sie waren zum Landladen in Tennant's Harbor gelaufen, um Sandwiches und gekühlten Wein zu kaufen, mit dem Plan, auf der Seemauer, wo die Hummerboote entladen wurden, in der frischen Sonne zu picknicken. Sie glaubte, sie könnte es ihm ganz lieb sagen. Dabei war ihr klar, es würde ihn schocken. Jonathan saß glücklich da, sein ausgepacktes Hummer-Sandwich aufgeklappt auf den bloßen Knien und beobachtete zwei Fischadler, die auf der anderen Seite des Hafens Ästchen zum Wipfel einer hohen Fichte brachten. Sie besserten gerade ihr Nest aus. Wegen Jonathans Wunde hatten Charlotte und er nicht Kajak fahren können, aber sie hatten am Spätvormittag einen ordentlichen Spaziergang gemacht bis zu dem Laden. Tweedy und Byron waren nach Rockland gefahren, um fürs Abendessen einzukaufen und Pakete abzuschicken. Charlotte hatte das Gefühl, Jonathan und sie seien allein genug auf der Seemauer, um ein ernstes Gespräch zu führen. Sie waren auffällig allein, was sie unerwartet stresste. So als hätte sie Jonathan schon gesagt, was sie auf dem Herzen hatte, und er, süß wie er war, täte so, als wäre nichts, damit es ihr besser damit ging. Jonathan trug rosa Shorts, ein weißes T-Shirt und einen Pork-Pie-Hut aus grünem Frottee. Er war sehr blass und wirkte in ihren Augen lächerlich mit seinen zusätzlichen Pfunden und dem Halsverband, durch den es ein wenig durchgeblutet hatte. »Jonathan«, sagte sie. »Der größere der Fischadler ist das Weibchen, glaube ich«, bemerkte Jonathan. Hinter ihnen wuselten Ladenkunden herum, beluden ihre SUVs mit ihren Einkäufen und fuhren weg. Es war ein wunderschöner Mittag. Sie hatten eine halbe Flasche Puy Fusé und Plastikbecher. »Ich muss dir etwas sagen«, fing Charlotte an. »Ich tue es sehr ungern. Aber ich glaube, verheiratet zu sein, funktioniert für mich nicht gut. Für uns. Ich meine«, sie unterdrückte das Bedürfnis, ihm eine Hand auf den Unterarm zu legen, verschränkte vielmehr ihre Hände fest und legte die Ellbogen an. Sie lächelte ihm zu, aber es fühlte sich an, als würde eine Krankenschwester einen sterbenden Patienten anlächeln. Und das war Jonathan Bell nicht. Es war im Grunde ein Lächeln der Vergebung für sie selbst. Sie zwang sich dazu, damit aufzuhören. Jonathan, mit dem Sandwich im Wachspapier auf den Knien, warf ihr einen Seitenblick zu, nur kurz, dann starrte er zu den Vögeln, die ihn eben noch so begeistert hatten, dass er ihr unbedingt davon erzählen musste. »Oh«, sagte er, »es funktioniert nicht.« »Nein«, sagte Charlotte, »nein.« »Warum?«, fragte Jonathan. »Kann man das überhaupt fragen?« »Ja«, sagte Charlotte, »ich denke seit einiger Zeit darüber nach.« Das stimmte gar nicht. Sie war nicht der Typ, einige Zeit über irgendetwas nachzudenken, und sie glaubte auch nicht, dass andere das taten. Wenn Charlotte einmal intensiv über etwas nachdachte, wie auf dem Flug hierher, dann wurden dabei ihre Überzeugungen klar, und die änderten sich praktisch nie. Fast hätte sie gesagt, »Warum, Jonathan?« »Weil du an etwas Unbekanntem interessiert bist, das du erfinden willst, und ich nicht?« Aber das hätte beleidigend geklungen und auch so nicht gestimmt. Also sagte sie, »Ich werde dich unglücklich machen als deine Frau, Jonathan, und ich sehe keinen Grund, warum ich das tun sollte.« »Hast du einen Liebhaber?« fragte Jonathan und aß weiter. »Natürlich nicht«, sagte Charlotte. was ja auch nicht das Allerschlimmste wäre, sagte Jonathan und saß eine Weile schweigend da. Zwei große Möwen landeten auf dem felsigen Flachwasser vor ihnen und beäugten sie und ihre Sandwiches. Jonathan riss ein Stück von seinem Brötchen ab und warf es hinüber, was die Möwen zum Rufen und Flügelschlagen brachte und eine weitere Möwe anlockte. »Ich weiß nicht genau, was du von mir wahrnimmst«, sagte Jonathan plötzlich sehr förmlich. »Meine Vorgeschichte, mein Alter, mein Naturell, es könnte sehr wenig sein.« So ein Gespräch, das wusste sie, hatten sie nie geführt. Versucht hatte er es schon. Sie wusste, dass er das gut fand, egal wie katastrophal das Thema war, denn es eröffnete die Möglichkeit, dem, wie er fand, eigentlichen Thema auf den Grund zu gehen, was sie ja genau überflüssig fand. »Es könnte sein, dass du mich unterschätzt.« »Was an dir denn?« fragte Charlotte. »Ich finde, du hast ein gutes Naturell.« Sie aß ein kleines Stückchen Hummer vom Scherenfleisch. Die schlimmen Worte hatte sie jetzt gesagt, die ließen sich nicht zurückholen. Jetzt konnten sie wie Freunde weiterreden. Ihre Ehe war vorbei. »Meine Fähigkeit zu lieben«, sagte Jonathan feierlich. »Oh nein«, sagte Charlotte, »die unterschätze ich nicht.« Sie wackelte mit ihren hübschen blau lackierten Zehen in Richtung Möwen, die prompt näher heranpaddelten. »Du bist sehr, sehr liebevoll.« Jonathan atmete geräuschvoll ein und aus, dann faltete er das Metzgerpapier über den Resten seines Sandwiches auf dem Schoß zusammen. Sie roch einen Hauch Schweiß. »Eine Frau sollte ihren Mann glücklich machen und sich gut fühlen«, sagte Charlotte. »Es ging ihr schon viel besser, als hätte sich eine schwere Eisentür aufgetan, wäre wieder zugefallen und dann plötzlich doch wieder aufgegangen. Die Sonne wärmte ihr die Beine. »Ich finde, man muss sich selbst glücklich machen, nicht darauf warten, dass es ein anderer tut«, sagte Jonathan. »Ja, genau«, sagte Charlotte, »das stimmt. Deshalb sage ich dir das ja. Ich versuche, mich glücklich zu machen, aber dich auch.« Jonathan nickte. Sein Sandwich war jetzt ein ordentliches, weißes Päckchen in seinen großen Händen. Der Sonnenschein, der auf ihnen lag, ließ einen neuen, guten Geruch von irgendwoher aufsteigen, nach sauberer Kleidung, Stärke, Waschmittel. Da machten es sich zwei Menschen nett mit einem Sandwich, fütterten die Möwen, genossen die Sonne. So mussten sie nach außen wirken, wurde Charlotte bewusst. Nicht wie zwei, die ihr gemeinsames Leben beendeten. Nett war daran gar nichts. Aber sie war froh, dass sie es hinter sich hatte und sich nicht ganz und gar wie ein schrecklicher Mensch fühlte. Jonathan war sowieso kein schrecklicher Mensch, alles andere als das. »Es ist eine Sequenz, oder?« meinte Jonathan in seiner maßvollen Art. »Was denn?« fragte Charlotte. Dieses Mal lächelte sie bewusst ihr vergebungsvolles Lächeln für ihn. Sie vergab ihm, dass er zurückblieb. »Heiraten, nicht verheiratet sein, wieder heiraten, jetzt sich entheiraten, das Ganze.« Jonathan tippte an die Oberkante seines Gaseverbandes, unter dem sich eine Wunde verbarg, wo eine schadhafte Schilddrüse gewesen war. Charlotte hatte sich den genähten Schnitt nicht gern angeschaut. »Alles eine Sequenz. Wahrscheinlich braucht man sich gar nicht allzu sehr auf einen einzelnen Schritt davon zu konzentrieren. Man muss das Ganze sehen, um es zu verstehen. Und das können wir natürlich noch nicht.« »Stimmt«, sagte Charlotte, »das können wir nicht.« Sie hatte keine Ahnung, wovon er da redete, aber aus irgendeinem Grund, weiß der Geier, wieso, ärgerte es sie und sie freute sich jetzt etwas mehr als vorhin, dass sie ihn verlassen würde. »Ich bin gern in deiner Nähe, sehr gern«, sagte Jonathan. Ich bin auch gern in deiner Nähe, sagte Charlotte. Vielleicht kriegen wir das noch besser hin, wenn wir nicht mehr verheiratet sind. Vielleicht. Dann sagte er, ich finde, wir sollten Byron und Tweedy nichts davon erzählen, oder? Die können das später erfahren. Er hatte das hastig gesagt, ganz untypisch für ihn, aber es war ihm wohl peinlich. Wahrscheinlich äußerte sich so, dachte Charlotte, sein Schock, sein Verlust. Absolut, sagte Charlotte, das hatte ich mir auch überlegt. Stimmte gar nicht. Wir erzählen Ihnen irgendwann davon. Wir können zwei schöne Tage miteinander verbringen. Ja, sagte Jonathan, können wir. Und mehr wurde an diesem Tag nicht zum Thema ihrer Scheidung gesagt. Ein Jahr nach ihrer Scheidung rief Charlotte gegen Ende des Sommers bei Jonathan an, ob er mit ihr nach Yonkers fahren wolle, um ihre Mutter zu besuchen. Sie lebte in den River Mansions und Charlotte hatte hart dafür gearbeitet, das möglich zu machen. Im Sommer der Scheidung hatte Charlottes Mutter Beatrice, einen Schlaganfall in ihrem Haus in Alpine erlitten, der sie geschwächt und krank zurückließ, und Charlotte hatte daraufhin ihren Umzug nach drüben in die Mansions organisiert, fast mit Flussblick. Es handelte sich um eine freundliche, saubere, von Lutheranern geführte Einrichtung, und Charlotte konnte einen praktischen Zwischenstopp einlegen, wenn sie über den Sawmill River Parkway nach Hause fuhr. Jonathan hatte Beezy einmal dort besucht, um höflich zu sein, aber nachdem die Scheidung durch war, damit aufgehört. Charlottes Mutter, die gerade 80 geworden war, hatte seit ihrer Ankunft in den River Mansions schlagartig abgebaut und war geistig nicht immer auf der Höhe. Aber wenn, dann redete sie begeistert vom Tod und dem Nichts. Und Charlotte klagte Jonathan ihr Leid, dass die Besuche dort, dreimal in der Woche, allmählich ihr persönliches Gefühl von Lebendigsein aufrieben. Sie war oft erschüttert. Sie fürchte sich vor einer aufziehenden Depression. Meist, auch an den Tagen, wo sie ihre Mutter nicht besuchte, wollte sie, wenn sie von ihrer Agentur nach Hause kam, nur noch mit einem großen Glas eiskaltem Tanqueray vor dem Fernseher einschlafen. Und am Wochenende, wenn sie keine Hausbesichtigungen hatte, blieb sie einfach zu Hause und schlief. Manchmal passierte es ihr, dass sie ohne Grund anfing zu weinen, und das fand sie nun wirklich nicht typisch Charlotte. Sie neigte nicht zu Depressionen. Jonathan hatte Charlotte nur zweimal getroffen, seit sie Ex-Ehepartner geworden waren. Das Wort hasste er. Es klang so oberflächlich und so zynisch, denn es sparte wichtige Facetten der menschlichen Erfahrung aus, die man nicht einfach so glatt radieren konnte. Die Textur der Dinge. Einmal hatte er Charlotte gesehen, als sie aus dem Lowe's auf der Second Avenue kam, wo sie gerade das Leben der anderen gesehen hatte. Sie war mit einem großen, streng wirkenden Mann unterwegs, der für Jonathan wie ein Anwalt aussah. Breite Kleiderbügel, Schultern, eckig wie ein Adler, mit glänzenden, zurückgekämmten Haaren, einer Fliegerbrille und gut gebräunt. Ganz anders als er selbst. Charlotte sah wunderschön aus, schlank und lässig, mit einem Paar Oblaten dünner blauer Sandalen und einer Art mexikanischem Kleid, kurz und paillettig, das er noch nie an ihr gesehen hatte. Sie wirkte überrascht, aber froh, ihn zu sehen, und stellte ihn so vor, wie man einen alten Freund einem neuen Freund vorstellt und nicht wie man seinem derzeitigen Lover, seinen früheren Ehemann, vorstellte. So kam es Jonathan jedenfalls vor, aber er blieb freundlich. Jake hieß der Mann offenbar. Er wirkte gleichgültig. Die zweite Begegnung mit Charlotte fand in seinem eigenen Häuserblock statt, auf der Watt Street. An einem kalten Morgen Ende Oktober, als er gerade von einem Spaziergang am Fluss zurückkam, saß Charlotte in einem langen grünen Wollpullover auf den Eingangsstufen zu einem Haus und schrieb etwas auf ein transparentes Klemmbrett, offensichtlich in Erwartung eines Klienten. Jonathan fragte sich, ob der Klient wohl der Raubvogel mit der Fliegerbrille war, verwarf den Gedanken aber wieder. Als er näher kam, wirkte Charlotte müde und sah ihn von ihrem Platz auf den Stufen unverwandt an, als wüsste sie nicht, was sie sagen sollte oder warum er überhaupt in dieser Gegend war. Jonathan wusste auch nicht, was er sagen sollte. In Chicago hätte man gar nichts gesagt und die Straße überquert, um den Kontakt zu vermeiden, was er natürlich nicht machen würde. Irgendetwas an dieser Begegnung mit Charlotte ließ ihn aber an seine Eltern denken, die tot in ihren Gräbern nahe Springfield, Illinois lagen. Dort stammten sie auch her, Guy und Betty. 51 Jahre zusammen. Scheidung gab es nicht in ihrem Wortschatz und in seinem eigentlich auch nicht, dachte Jonathan. Inzwischen allerdings schon. Er sah sie in einem Auto vor sich, einem alten Ford, und sie lachten. An sie zu denken, was nicht oft vorkam, war wie ein seltsamer, lebhafter, aber auch angenehmer Tagtraum. Er vermisste sie. Charlottes Züge hellten sich auf. Sie schenkte ihm ihr prachtvolles, herzerwärmendes Lächeln und überwand ihre Erschöpfung und kurze Abwesenheit. Sie wollte wissen, was er so treibe und ob es ihm gut gehe. Dazu der flirtende Augenaufschlag, genau wie vor fast 3 Jahren, als sie ihm den Loft zeigte. Er erzählte ihr, etwas unbeholfen, dass er sich stärker für seine Schule engagiert habe. Mit seinem Hedgefonds habe er Glück gehabt und frisches Kapital bekommen, so dass er dem noch vor kurzem beschädigten Gebäude sogar einen Kunstflügel spendieren könne. Er fahre jetzt regelmäßig an die Columbia für ein Postgraduiertenseminar über die Geistesgeschichte Europas, was er schon immer hatte machen wollen. Er war mit Bales zum Angeln in Schottland gewesen, erzählte ihr aber nicht, wie lausig es ihm da ergangen war. Gerade wollte er ihr erzählen, dass er eine Frau kennengelernt habe, die ihm gefalle. Sie arbeitete am MoMA. Doch da klingelte Charlottes Handy in ihrer lila NYU-Tasche. Sie runzelte die Stirn und sagte, diese Dinge ruinieren einem das ganze Leben. Ich erledige das mal eben. Doch wer immer sie anrief, brachte Charlotte dazu aufzustehen und langsam den Bürgersteig entlang zu gehen. Ihre Stimme wurde weicher und klang privater. Jonathan stand eine Weile da und wartete darauf, dass sie zurückkam, damit er ihr von seiner neuen Freundin Emma erzählen konnte oder ihm ein Zeichen gab, dass es doch ein längeres Telefonat war, als sie gedacht hatte. Nach einer Minute stützte sie sich an einen Laternenpfahl und ließ den Kopf hängen, redete weiter, wandte Jonathan den Rücken zu. Da sie ihn anscheinend vergessen hatte, ging er einfach weiter zu seinem Haus. Als er den Eingang erreicht hatte, drehte er sich noch einmal nach Charlotte um, aber sie redete immer noch mit gesenktem Kopf. Er war dann hineingegangen. Danach traf er nicht mehr auf Charlotte, als sei es ebenso unvermeidlich gewesen, ihr diese 2 Male zu begegnen, wie es unvermeidlich schien, dass es danach nicht mehr geschah. Einmal, nur einen kleinen Moment lang, glaubte er, Charlotte auf dem Flughafen von Chicago zu sehen, die große Frau, die er ganz kurz auf einer Rolltreppe nach oben erblickte, während er hinunterfuhr, hatte Charlottes dicke goldene Mähne und stand seitlich mit ausgestellter Hüfte da, wie Charlotte oft. Doch dann begriff er schnell, als die Frau sein Starren bemerkte, dass es nicht Charlotte war, und befand, dass der Gedanke an sie knapp unter der Oberfläche seines Bewusstseins saß. Wer weiß, ob das stimmte, aber es kam ihm, wenn auch nicht wichtig, so doch ganz natürlich vor, ein menschlicher Reflex, der mit der Zeit vielleicht nicht ganz verschwinden, aber nachlassen würde. Und doch, ihm war schleierhaft, wie man nicht mal 2 Jahre lang mit Charlotte Porter oder jemand anders verheiratet sein konnte, glücklich sein und daran glauben, sie sei es auch, und sich dann so einfach von ihr scheiden ließ, als stiege man in der Canal Street aus der Linie 1. Oder meinetwegen so einfach, wie sie geheiratet hatten. Und das war noch nicht alles. Schleierhaft war ihm erst recht, wie relativ leicht ihm das alles gefallen war, bei seinen traditionellen Ansichten seiner vorhergehenden langen Ehe, der überaus langen, treusorgenden Ehe seiner Eltern plus seinen positivistischen Meinungen zu den umfassenden Grundfesten der Ehe. Seiner Meinung nach waren Charlotte und er gerade dabei gewesen, diese Grundfesten noch weiter zu verstärken. Aber da hatte er sich wohl völlig geirrt. In Charlottes Weltsicht war man eher spontan und vermied Komplikationen und große Lebensinterpretationen zugunsten einer direkteren, schlichteren Mentalität des leichter Erreichbaren. Viele Menschen waren so, das wusste er. Und ihm war auch klar, dass er Charlotte damit zu sehr vereinfachte. Aber wie hatte er sich damit abgefunden? In seinem alten System etwas richtig zu vertiefen, zu entwickeln, zu durchdringen, sich anzueignen, mochte das, was er gerade erlebte, vielleicht unverständlich sein, dachte Jonathan. Aber es war absolut möglich, dass er selbst es doch verstand, so wie man mehr oder weniger intuitiv verstand, dass eine Ölquelle sich schon irgendwann lohnen würde, auch wenn erst einmal vieles dagegen sprach. Vielleicht gab es eine Diskrepanz zwischen seinem alten Glaubenssystem und ihm. So schrecklich war es gar nicht gewesen, nicht mehr mit der wunderbaren Charlotte verheiratet zu sein, und damit bewies er doch durchaus ein authentischeres, aktualisierteres, wenn auch nicht ausformuliertes Bewusstsein seiner selbst. Vermutlich hatte er deshalb auch auf der sonnengewärmten Seemauer in Tennant's Harbor, als Charlotte ihm sagte, sie wolle nicht mehr seine Frau sein, geantwortet, dass alles eine Sequenz sei. Abgesehen davon hatte er an jenem Tag nicht viel Sinnvolles gesagt. Die Welt so zu sehen war ganz neu für ihn und für Charlotte ziemlich natürlich. Auf dieser Grundlage waren Charlotte und er also geschieden, aber auf eine Weise immer noch zusammen, für die ein positives Vokabular fehlte, die aber authentisch und verlässlicher war als die Ehe, weil sie beide frei blieben. Er wusste nicht genau, ob das Wort stimmte. Autonom vielleicht. Darauf hatte er bislang nie viel Wert gelegt. Engagement, Pflicht und Verantwortung waren ihm immer wichtiger gewesen. Es war jedenfalls, als könnte das Geschiedensein zur neuen, besseren Version einer langen Ehe avancieren. Das hätte er so nie gedacht. Bis jetzt jedenfalls nicht.